Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte den Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang, der in ein Vorbild und Muster der Zuchtbetriebe des Landes verwandelt wurde. Ihn begleiteten Cho Yong-won und Han Gang-sang. Kim Jong-un blickte mit einem hellen Lächeln auf den Betrieb und meinte dabei erfreut: Nur in einem Jahr habe der Betrieb ein völlig neues Aussehen angenommen. Es sei ein neuer Reichtum geschaffen worden, der dazu beitragen würde, den Speiseplan der Bevölkerung abwechslungsreicher zu gestalten. Nach der Besichtigung des im Gelände des Betriebes neu errichteten Mosaikwandgemäldes, das das gültige Antlitz vom Genossen Kim Jong-il darstellt, trat er ins Erziehungskabinett für das revolutionäre Wirken der Staatsführer Koreas ein, das in jüngster Zeit eingerichtet wurde. Kim Jong-un erinnerte sich voller Rührung an den Oktobertag im Jahr 2011, an dem er mit Kim Jong-il im Betrieb gewesen war und sprach dabei: Damals habe Kim Jong-il voller Freude gesagt, dass man nun die Sumpfschildkröten, die in der Vergangenheit schwer zu sehen waren, massenweise züchten und diese der Bevölkerung zur Verfügung stellen könne. Ihm klingen noch die Worte des Feldherrn Kim Jong-il in den Ohren. Die Volksarmee habe die Absicht der Partei, die sie mit der Verwaltung und Leitung des Betriebes beauftragt habe, beherzigt und bei der Rekonstruktion des Betriebes das Erziehungskabinett für das revolutionäre Wirken der Staatsführer Koreas ausgezeichnet errichtet. Man solle die Erziehungsarbeit dafür die Belegschaft des Betriebes mit den Führungsverdiensten vom Genossen Kim Jong-il und der Partei gründlich vertraut zu machen, richtig durchführen. Danach begab sich Kim Jong-un an mehrere Orte, wie die Steuerungszentrale, die Sumpfschildkrötenzuchtanstalt im Inneren, den Brutraum, den Erdwärmemaschinenraum und Zuchthalle für Mikroben und informierte sich dabei ausführlich über die Rekonstruktion und die Produktion des Betriebes. Dabei sagte er wie folgt: Um die Verwissenschaftlichung der Sumpfschildkrötenzucht und die Einführung der Informationstechnik darin auf einem hohen Niveau zu verwirklichen, hat man ein ausgezeichnetes integriertes Produktionssystem geschaffen, das die Wassertemperatur, den Sauerstoffgehalt, pH-Wert, die Fütterungszeit und die weiteren rund um die Uhr regulieren und verschiedene Produktions- und Planmethoden imitieren kann. Es wurden konsequente Maßnahmen zum Wärmeschutz und zur Wärmehaltung mit Hilfe der Erdwärme in den Sumpfschildkrötenanstalten ergriffen und ein Prozess für Wasserrecycling durch Biofilterung geschaffen, der es möglich macht, das Wasser, das für die Zucht benutzt wurde, wieder zu verwenden. So wurde der Betrieb in einen energie- und wassersparenden Betrieb verwandelt. Beim Rundgang durch den Betrieb im Vorjahr gab es nur wenig Sumpfschildkröten. Doch heute wimmeln die Zuchtanstalten von Sumpfschildkröten. Dieser Erfolg ist den leitenden Mitarbeitern der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee und der Belegschaft des Betriebes zu verdanken, die mit glühendem Forscherdrang beste Zuchtmethoden ausfindig gemacht haben, die den biologischen Eigenschaften der Sumpfschildkröten passen. Durch die Einführung der modernen Brutmaschinen für Sumpfschildkröten und der unbemannten Fütterungsmaschinen in die Produktion, die die Staatliche Akademie der Wissenschaften entwickelt hat, wurde die Brutrate rapid erhöht und der Zuchtprozess unbemannt gemacht. Der Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang, die im Einklang mit dem Vorhaben der Partei modern rekonstruiert wurde, soll die Produktion auf einem hohen Niveau normalisieren. Dann stellte er dem Betrieb mehrere Aufgaben. Der Betrieb solle, so Kim Jong-un, jedes Jahr den Sumpfschildkrötenproduktionsplan unbedingt erfüllen, den Bestand der Sumpfschildkröten vermehren, sich die Sumpfschildkröten guter Sorten beschaffen und züchten, konsequente Maßnahmen zur Beschaffung von Futter treffen und große Aufmerksamkeit auf die prophylaktische Arbeit richten. Weiter unterstrich er freudvoll: Der modern rekonstruierte Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang bereite ihm große Freude. Nun könne man den von Genossen Kim Jong-il hinterlassenen Hinweis auf die Versorgung der Bevölkerung mit Sumpfschildkröten konsequent durchsetzen. Man habe eine neue, sinnvolle Arbeit geleistet. Im Vorjahr habe er die schlimmen Verhältnisse im Betrieb sehr bedauert, was ihm schwer ums Herz gewesen sei. Nun habe man den Betrieb wieder auf die Beine gebracht. Daher fühle er sich erleichtert und fröhlich. Mit dieser Freude treibe man die Revolution voran, obwohl sie hart sei. In diesem Land, wo man einen energischen Marsch im 200-Tage-Kampf unternehme, werden hintereinander stolze Erfolge erzielt, die die Welt in Erstaunen setzen. Da sei auch der Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang herrlich rekonstruiert worden. So schätzte Kim Jong-un die Großtaten der Funktionäre, baubeteiligten Armeeangehörigen, Wissenschaftler und Techniker hoch, die sich mit schöpferischer Weisheit und Leidenschaft für die Rekonstruktion des Betriebes aufopferungsvoll eingesetzt hatten. Er betonte, dass der Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang eine sehr wichtige Mission habe, äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und die Belegschaft des Betriebes mit dem Geist des aufopferungsvollen Dienstes für das Volk mehr Sumpfschildkröten züchten und diese der Bevölkerung zur Verfügung stellen werden, und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren.